Frauen, wie kann ich mich für eine entscheiden? Schenk ich einer meine Liebe, müssen andere darunter leiden. Nur für dich hab ich eine Schwäche, ich verspreche nie. Denn ich liebe alle Frauen und trotzdem schenk ich dir mein Herz, aber nur zum Scherz. Olle! Man nennt mich den König der Toreros, mein Name ist allen bekannt. Und sieg zum Kampf durch der Stiche, sing ich, ra la la la la. Dann eilen zum Fenster die Mädchen und hören ein tra la la la la. Verliebt tief in ihre Augen, doch morgen geht's weiter durchs Land. Ach, ich liebe alle Frauen, und kann ich mich für eine entscheiden? Schenk ich einer meine Liebe, müssen andere darunter leiden. Nur für dich hab ich eine Schwäche, ich verspreche nie. Denn ich liebe alle Frauen und trotzdem schenk ich dir mein Herz, aber nur zum Scherz. Ich verspreche nie.